haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Regenschirm, erster Teil. Die Sonne schien und die Menschen sahen aus, als hätte man ihnen ein paar Glückspillen verabreicht. Die Frauen zeigten ihre leicht gebräunten Beine und die erfolgreichen Männer sahen mit ihrem Solarium gebräunten Gesicht nicht viel anders aus als die Erfolglosen, die den ganzen Tag an der Sonne saßen und vom Erfolg träumten. In einer hässlichen Wohnsiedlung saß ich mit Herrn Oswald auf seinem Balkon. Dieser war so winzig, dass es keinen Platz hatte für einen Tisch. Oswald zeigte lächelnd auf einen Regenschirm. Regenschirme sind praktisch. Im Sommer schützen sie vor Sonne und vor Regen. Ich persönlich finde die Dinger unpraktisch. Zudem sind sie eine schlechte Tarnung, vor allem wenn sie bedruckt sind. Genau darum geht es. Um bedruckte Regenschirme. Ich sammle Regenschirme. Auch das noch. Konnten sich Ihre Eltern keinen Regenschirm leisten und möchten Sie jetzt alle Regenschirme dieser Welt besitzen? Aber nein. Mein Sammelgebiet ist eingegrenzt. Ich sammle lediglich Regenschirme mit einem Firmenaufdruck. Werbegeschenke. Diese Schirme taugen nichts. Ein Klient hat mir mal einen geschenkt. Er sah nach dem ersten Windstoß aus wie nach einem Orkan. Ja, das billige Massenware. Früher wurden aber sehr gute Werbeschirme produziert. Ich sammle im Übrigen nur Schirme von Firmen, die es nicht mehr gibt. Das hier ist ein Original Swiss Air Schirm. Sieht nicht schlecht aus. Ja, ganz gute Qualität. Aber in den 60er und 70er Jahren wurden viel bessere Schirme fabriziert, auch mit Werbeaufdruck. Ich kann Ihnen einige meiner besten Sammelstücke zeigen. Danke, aber vorher sollten wir uns vielleicht darüber unterhalten, was ich für Sie tun kann. Also gut. Es gibt Auktionen, an denen man Regenschirme ersteigern kann. Schirme, die irgendwo liegen geblieben sind, im Tram, im Bus, im Zug oder sonst wo. Und natürlich Schirme aus Liquidationen. Und ich soll für Sie an idiotischen Auktionen idiotische Schirme ersteigern? Nein. Sie sollen nach einem jungen Mann suchen, der für mich arbeitet. Oder besser, der für mich gearbeitet hat. Er ist spurlos verschwunden. Zusammen mit 2000 Regenschirmen. Nein. Aber er hat 500 Franken von mir erhalten, um an einer Auktion ein paar Regenschirme zu ersteigern. 500 Franken für ein paar alte Regenschirme? Ich bin nicht der einzige Sammler. Deshalb gehe ich auch nicht persönlich an Auktionen. Es gibt eine Frau, die ebenfalls diese Art von Regenschirmen sammelt. Sie überbietet mich seit einiger Zeit an allen Auktionen und das kann ich mir nicht leisten. Ich lebe von einer eher bescheidenen Rente und muss mir jeden neuen Schirm vom Mund absparen. Und wie gedenken Sie, meine Dienste zu entschädigen? Wenn Sie den jungen Mann finden, bin ich bereit, Ihnen 1000 Franken zu bezahlen. Allerdings nur, wenn Sie mir auch den Schirm besorgen, den er für mich ersteigert hat. Ein Prachtsexemplar der Firma Gabatula und Schultes, ungebraucht und eines der ganz wenigen Exemplare, die noch im Umlauf sind. Ich will diesen Schirm. Er sah mich traurig an und ich dachte an die erste Steuerrate, die Ende Monat fällig war. Es hörte sich nach einem einfachen Auftrag an, der in ein paar Stunden erledigt werden konnte. Junge Menschen, die mit ein paar Franken abhauten, waren leicht ausfindig zu machen. Er gab mir den Namen und eine Beschreibung des Mannes mit auf den Weg und ich fuhr zu jenem Auktionshaus, in dem der Schirm der Firma Gabatula und Schultes versteigert worden war. Ja, das ist richtig. Einmal die Woche versteigern wir auch Billigware. Exklusive Regenschirme sind Sammlerobjekte und keine Billigware. Nebenan werden gerade Kunstgegenstände versteigert. Da geht nichts unter 50.000. Internationale Kundschaft, Deshalb werden solche Auktionen in Englisch durchgeführt. Und die billigen Schirme kann man auf Deutsch ersteigern. So ist es. Wir machen Haushaltsauflösungen von Villen und teuren Wohnungen. Wir versteigern alles, auch Kleider. Für 100 Franken könnten Sie sich bei uns neu und besser einkleiden. Danke, aber ich möchte nicht in die alten Kleider eines neureichen Idioten schlüpfen. Was war mit dem Regenschirm der Firma Gabbertula und Schultes? An wen wurde er versteigert? Regenschirme werden im Dutzend versteigert. 12 Stück für 50 Franken. Das Sammlerstück ging für so wenig weg. Soweit ich mich erinnere, bezahlte ein junger Mann 500 Franken für die Schirme. Aber nur deshalb, weil eine Frau mitbot und ständig erhöhte. Die anderen Kunden amüsierten sich prächtig. 500 Franken für 12 alte Regenschirme. Aber uns kann es recht sein. Der junge Mann bezahlte, packte die Regenschirme ein und ging? Nicht ganz. Er versuchte noch mit mir zu flirten. Aber ich habe nichts übrig für Leute, die solche Auktionen besuchen. Aber Sie leben davon, dass die Leute hier unnützes Zeug ersteigern. Ja, aber mit Menschen, die sich dazu herablassen, Regenschirme im Dutzend zu ersteigern, möchte ich privat nichts zu tun haben. Als ich das Haus verließ, fiel mir ein Müllcontainer auf, dessen Deckel offen war, weil der Container randvoll gefüllt war. Zuoberst lagen 11 Regenschirme. Ich nahm sie unter den Arm und fuhr mit dem Bus zu meinem Klienten. Ich schaute entspannt aus dem Fenster und wunderte mich darüber, dass trotz all der Regenschirme noch immer die Sonne schien. Das ist alles billige Massenware. Die Leute nehmen solche Schirme am Morgen mit in die Straßenbahn und wenn es am Nachmittag nicht mehr regnet, lassen sie sie einfach stehen. Dieser Blumschlee ist mit dem Gabbertula und Schultes-Schirm abgehauen. Vielleicht wollte er ihn an die andere Sammlerin verkaufen. Oder ins Ausland? Im Ausland gibt es Interessenten für Gabbertula und Schultes Regenschirme. Also Sie können die 11 Schirme behalten, kein schlechtes Honorar für das, was Sie geleistet haben. Moment mal, Moment! Wir hatten eine Vereinbarung. Ich soll nach diesem Blunschli suchen. Das hat sich erledigt. Er hat sich bei Ihnen gemeldet? Nein, die Polizei hat sich bei mir gemeldet. Blunschli ist gefasst worden. Es sieht danach aus. Auf jeden Fall wurde in seiner Tasche ein Zettel mit meiner Adresse gefunden. Jetzt wird sich alles aufklären und die Polizei wird mir den Regenschirm aushändigen. Schließlich wurde er in meinem Namen ersteigert. Er beharrte darauf, dass ich der Auftrag für ihn erledigt hatte. Ich ärgerte mich derart, dass ich 6 der 11 Regenschirme verbog und sie vom Balkon schmiss. Oswald lächelte und applaudierte, während unten jemand nach der Polizei rief. Bevor die kam, war ich weg und landete dennoch bei ihr. Üble Sache, Maloney. Die Leiche wurde auf dem Besucherparkplatz eines Spitals gefunden. Er ist vermutlich in der Nacht dort erschossen worden. Charlie Blunschli ist tot. Das steht zu 99% fest. Was hatte er nachts auf dem Besucherparkplatz eines Spitals zu suchen? Was weiß ich, Maloney? Statistisch gesehen sind Besucherparkplätze vor Spitälern sicherer als Spitäler. Aber der Besucherparkplatz ist noch nie jemandem ein falsches Herz verpflanzt worden. Und gibt es schon Hinweise auf die oder den Täter? Hinweise nicht direkt, aber wir verfolgen da eine Spur. Blunschli hat die Polizei angerufen. In der Nacht, in der er erschossen wurde? Genau, Maloney. Unser neues Call Center hat den Anruf entgegengenommen. Ist noch in der Testphase, läuft aber schon ausgezeichnet. Das ist kostensparend, kundenfreundlich. Ausnahmsweise dürfen Sie den Anruf mithören, Maloney. Sie sind verbunden mit dem Callcenter des Notfalldienstes der Stadtpolizei. Wenn es Ihnen recht ist, dass wir Deutsch mit Ihnen sprechen, dann drücken Sie jetzt die Taste 1. Glücksspital, ein Notfall. Sollte bei Ihnen gerade eingebrochen werden, dann drücken Sie die Taste 2. Sie müssen sofort herkommen. Bei einem Überfall ohne Todesfolge drücken Sie die Taste 3. Da ist einer hinter mir her. Er ist bewaffnet. Wenn Sie gerade erstochen, vergewaltigt oder gewürgt werden, drücken Sie die Taste 4. Aber jetzt habe ich keine Kraft mehr. Sollten Sie selber gerade jemanden irrtümlich oder vorsätzlich getötet haben, drücken Sie die Taste 5. Verdammt nochmal. Es freut uns, wenn wir Ihnen helfen konnten. Falls Sie konstruktive Kritik äußern möchten, sprechen Sie bitte nach dem Signalton. Sie haben 5 Sekunden Zeit. Hilfe! Danke. Hilfe! Ist das nicht faszinierend, Maloney? Ohne das neue Call Center wüssten wir jetzt nicht, was diesem bedauerlichen Menschen zugestoßen ist. Als ich ihn fragte, ob beim Toten ein Regenschirm gefunden worden war, schaute er mich an wie ein seit Jahren ungelöstes Kreuzworträtsel. Offenbar hatte sich der Fall weder für mich noch für meinen Klienten erledigt. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Regenschirm, erster Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Der Regenschirm, zweiter Teil. Was bisher geschah. Herr Oswald sammelt alte Regenschirme mit Werbeaufdrucken. Er hat Charlie Blunschli beauftragt, an einer Gant einen Schirm zu ersteigern, der ihm noch in seiner Sammlung fehlt. Doch seit er Blunschli das Geld in die Hand drückte, hat er nichts mehr von ihm gehört. Maloney erfährt, dass der junge Mann tatsächlich ein Dutzend Regenschirme ersteigert hat, danach aber spurlos verschwunden ist. Am nächsten Morgen wird auf dem Besucherparkplatz eines Spitals die Leiche von Charlie Blunschli aufgefunden. Er ist erschossen worden. Mein Klient saß auch am Abend auf seinem Balkon. Mit steinerner Miene hatte er mir zugehört, als ich ihm vom Mord an Charlie Blunschli erzählte. Erst als ich auf den Regenschirm zu sprechen kam, zeigte er Emotionen. Was heißt das nicht am Tatort? Der Regenschirm ist verschwunden? Es sieht ganz danach aus. Hat dieser Blunschli eine Wohnung? Vielleicht liegt der Regenschirm ja dort. Los, los, los, fahren Sie mich hin, ich muss in diese Wohnung. Das ist illegal. Zudem haben Sie mir den Auftrag entzogen. Ich nehme alles zurück und behaupte fortan das Gegenteil. Sie sind mein Mann, Maloney. Wenn dieser Blunschli wegen des Regenschirms ermordet wurde, dann erwarte ich eine Gefahrenzulage. Ach was, Frau Daniel wird Ihnen schon nichts tun. Sie wissen, wer Blunschli ermordet hat. Frau Daniel, das sagte ich Ihnen doch schon. Die einzige Person außer mir, die ebenfalls Regenschirme mit alten Firmenaufdrucken sammelt. Und deswegen bringt sie einen Menschen um? Was weiß ich. Besorgen Sie mir den Regenschirm, Maloney. Er schrieb mir den Namen und die Adresse von Frau Daniel auf. Seine einzige Konkurrentin an den Auktionen. Die Frau wohnte in einem umgebauten alten Bauernhaus. Die ehemalige Scheune diente ihr als Lagerhalle. Ich staunte nicht schlecht, als sie mir ihren Besitz zeigte. Regenschirm habe ich etwa 500. Nach Jahrgang sortiert. Suchen Sie etwas Bestimmtes? Einen Werbeschirm der Firma Gabatula und Schultes. Sind Sie von der Polizei? Wieso? Haben die auch Schirme bei Ihnen bestellt? Oswald hat mich angerufen und mich als Mörderin beschimpft. Der junge Mann, der für Oswald den Schirm an einer Auktion ersteigerte, ist ermordet worden. Echt? Damit habe ich nichts zu tun. Ich habe zwar mitgeboten, aber bei 500 bin ich ausgestiegen. So viel ist der Schirm nicht wert. Herr Oswald behauptet das Gegenteil. Für ihn stimmt das vielleicht sogar. Ich aber sammle die Schirme aus einem anderen Grund. Wie ich sehe, sammeln Sie nicht nur Schirme. Ich sammle alles, was mit nicht mehr existierenden Firmen zu tun hat. Vom Radiergummi bis zum Briefpapier. Und was machen Sie mit all dem Plunder? Ich vermiete es an Filmproduzenten, Theater oder mache Ausstellungen. Alles, was Sie hier sehen, ist Teil irgendeiner Firmengeschichte. Das ist faszinierend. Regenschirme sind gute Accessoires für Filme. Vor allem, wenn sie gut lesbare Aufdrucke haben. Die Firma Gabatula und Schultes war aber relativ unbedeutend und ist deshalb nicht so wichtig für meine Sammlung. Immerhin wichtig genug, um Sie dazu zu bringen, mitzusteigern. Ehrlich gesagt habe ich das gemacht, um diesen Oswald ein wenig zu ärgern. Er ist Rentner und er hat nicht mehr sehr viel Geld für die Auktionen zur Verfügung. Ich habe ihm auch schon angeboten, dass wir uns zusammentun könnten. Er könnte mir die Schirme einfach ausleihen, aber das will er nicht, dieser sture alte Mann. Haben Sie für die Mordnacht ein Alibi? Was müsste ich tun, damit Sie mir ein Alibi geben? Ich erklärte ihr, dass ein Alibi, bei dem der Name Philip Meloni eine wichtige Rolle spielte, bei der hiesigen Polizei auf wenig Gegenliebe stieß. Sie lächelte und ich wurde beinahe schwach. Aber doch nur beinahe. Denn noch konnte ich nicht wissen, ob die schöne Frau eine kaltblütige Killerin war, die vielleicht insgeheim schon einen Platz in ihrer Lagerhalle für mich reserviert hatte. In der Abteilung nicht mehr existierende Privatdetektive. Ich fuhr zu der Wohnung des Ermordeten und traf dort auf einen Mann, der zu beschäftigt war, um sich nach meinem Beruf zu erkundigen. Falls Sie etwa auch nach Geld suchen, Sie finden hier keines. Ich suche nach dem Mörder von Charlie Blunschley. Den finden Sie hier auch nicht. Charlie schuldete mir Geld, aber ich habe ihn nicht getötet. Ich glaube, das Wetter schlägt um. Liegt hier in der Wohnung vielleicht ein Regenschirm herum? Einer ist gut. Ein paar Dutzend. Alles ziemlich alte Modelle. Waren Sie mit Charlie befreundet? Sehe ich etwa so aus, als hätte ich solche Freunde? Charlie hat mir ein Zimmer untervermietet. Und er hat mich ständig um Geld angepumpt. Jetzt ist er tot. Und ich kann ein neues Zimmer suchen. Und mein Geld kriege ich auch nicht mehr zurück. Von was hat Charlie eigentlich gelebt? Ach, keine Ahnung. Irgendwelche Geschäfte. Er kam ständig mit etwas Neuem. Ich muss investieren, sagt er dauernd. Zuerst investieren, dann profitieren. Er hat gesagt, dass er mir mein Geld und 50% Zinsen zurückgibt. Denkste. Kann ich mir die Regenschirme etwas genauer ansehen? Mir doch egal. Kann man so etwas überhaupt weiterverkaufen? Mir stinkt es gewaltig, ehrlich. Verdammt nochmal. Er muss doch hier irgendwo ein wenig Geld versteckt haben. Er suchte weiter und ich schaute mir die Regenschirme an. Sie lagen aufgestapelt in einer Ecke. Keiner trug die Aufschrift der Firma Gabatula und Schultes. Tief in der Nacht kam ich in meinem Büro an. Nachdem ich mir einen Whisky genehmigt hatte, klopfte jemand an die Tür. Ich staunte nicht schlecht. Weshalb knöpfen Sie Ihr Hemd auf? Es ist Schlafenszeit. Möchten Sie vorher duschen oder lieber einen Whisky trinken? Ich bin nicht die, für die Sie mich halten, falls Sie eine Dame für die Nacht bestellt haben oder so. Ich habe gar nichts bestellt, nicht mal eine Pizza. Ich habe Ihnen und der Polizei nicht die ganze Wahrheit gesagt. Das ist erschütternd. Schöne Frauen sollten nur lügen, wenn es um ihr Alter und Schönheitsoperationen geht. Dieser Charlie hat mir Kokain angeboten. Mir bietet man nie Drogen an. Ich weiß auch nicht, wie er auf die Idee kam. Er stand plötzlich vor mir und fragte mich, ob ich Stoff kaufen möchte. Vielleicht glaubte er, dass Sie sich Ihre Kleider selber nähen. Aus Ecstasy und Kokain kann man keine Kleider nähen. Er hat Ihnen also knallhart Drogen angeboten. Und Sie haben selbstverständlich abgelehnt. Nein, ich habe ein paar Pillen für meine Mutter gekauft. Ihre Mutter schluckt Ecstasy? Ich bin auch dagegen. Aber was soll ich tun? Ich kann doch meine Mutter nicht einfach im Stich lassen. Nachdem sie sich mit einem kräftigen Schluck von meiner Whiskyflasche verabschiedet hatte, legte ich mich unter meinen Schreibtisch und schlief ein. Ich träumte von einer Auktion, an der ich zusammen mit 10 Regenschirmen von einer älteren Dame ersteigert wurde. Am nächsten Morgen wagte ich einen Besuch im Polizeipräsidium. Üble Sache, Maloney. Heute versucht sich schon fast jeder als Dealer oder Erpresser. Das scheint jetzt gerade in zu sein. Vor einer Woche haben wir eine Rentnerin verhaftet, die versuchte, die städtischen Wasserwerke zu erpressen. Sie drohte damit, in ein Wasserreservoir einzudringen und dort illegal zu baden. Was natürlich je nach Reinlichkeit der Rentnerin katastrophale Folgen haben könnte. Charlie Blunschley hat täglich geduscht und wäre vermutlich nicht auf einen solch bescheuerten Erpressungsversuch gekommen. Aber er scheint mit Drogen gehandelt zu haben. Davon wissen wir nichts. In seiner Wohnung fanden wir keine Hinweise auf Drogen. Auch nicht bei seinem Untermieter. Blunschley hatte keinen Untermieter. Und wer ist dann der Mann, der sich Zutritt zu Blunschleys Wohnung verschafft hatte? Davon wissen wir nichts. Es wurden allerdings verschiedene Fingerabdrücke sichergestellt. Unter anderem ein Abdruck von Hermine Kühlbeutel. Das klingt hochinteressant. Ist es auch, Maloney. Hermine Kühlbeutel ist nämlich vorbestraft. Sie saß wegen eines Giftmordes über 10 Jahre im Gefängnis und ließ sich danach zu einem Mann umoperieren. Dann ist dieser Untermieter die umoperierte Frau Kühlbeutel. Das ist höchst unwahrscheinlich, Maloney. Hermine Kühlbeutel. alias Hermann Heizdecke, ist nämlich im Jahre 1967 verstorben. Unser neues Fingerabdrucklaser-Lesegerät kann Abdrücke hinter mehreren Schichten von Tapeten orten und einscannen. Ist das nicht faszinierend, Maloney? Er zeigte mir eine Liste mit Abdrücken, die alle in Blunschlis Altbauwohnung sichergestellt worden waren. Als ich mir an einem Imbissstand einen Snack genehmigte, rief mein Klient an und beschwerte sich darüber, dass ich noch immer keinen Schritt weitergekommen sei auf der Suche nach seinem Schirm. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, Handy ausschalten und weiteressen. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Regenschirm, zweiter Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Der Regenschirm, dritter und letzter Teil. Was bisher geschah. Maloneys neuer Klient sammelt alte Regenschirme, die vor vielen Jahren als Werbegeschenke produziert worden waren. Er beauftragt einen jungen Mann, einen dieser Schirme in einer Auktion für ihn zu erstehen. Der junge Mann verschwindet daraufhin spurlos und wird wenig später ermordet aufgefunden. Von dem Regenschirm fehlt jede Spur. Maloney findet heraus, dass der junge Mann offenbar auch mit Drogen gehandelt hat. Am nächsten Morgen kam es zu einem Wetterumschwung. Dunkle Wolken zogen über die Stadt und ein leichter, aber stetiger Regen führte dazu, dass sich die Straßen mit Regenschirmen füllten. Ich spazierte missmutig herum und überlegte mir, wie groß die Wahrscheinlichkeit war, dass Blunschlis Mörder ausgerechnet mit besagtem Schirm an mir vorbeispazieren würde. Das Wunder geschah nicht. Deshalb blieb mir nichts anderes übrig, als weiter zu ermitteln. Bis jetzt hat sich die Polizei noch nicht bei mir gemeldet. Dabei habe ich mir ein wunderbares Alibi besorgt. Er ist jung, arbeitslos und sieht ganz gut aus. Für ein wenig Geld und einen kleinen Flirt würde er vermutlich sogar seine Mutter im Internet versteigern. Sind Sie Privatdetektiv oder arbeiten Sie für eine Versicherung? Ersteres. Ich habe herausgefunden, dass Charlie Blunschli mit Drogen gedealt hat. Tatsächlich? Das haben Sie ganz alleine herausgefunden? Ironie steht Ihnen nicht. Ich weiß nicht, wie lange Sie Ihren Beruf schon ausüben, aber besonders brillant scheinen Sie nicht zu sein. Mein Beruf besteht zu 90% aus Arbeit und der Rest ist Glück und Bestechung. Was wissen Sie über Charlie Blunschli, was ich nicht weiß? Ist das jetzt die berühmte Intuition? Sie waren an mehreren Auktionen, an denen auch Charlie Blunschli für Oswald mitbot. Da kommt man doch zwangsläufig früher oder später miteinander ins Gespräch. Sie möchten wissen, ob er mir Drogen angeboten hat. Hat er. Sie sind auf dem falschen Dampfer, Herr Detektiv. Worüber haben Sie sich mit Blunschli unterhalten? Sie sind zwar ganz nah dran, aber doch ganz weit weg. Solche Kalendersprüche können Sie sich für Ihre Liebhaber aufsparen. Charlie handelte nicht mit Drogen. Er konsumierte sie in hohen Dosen. Charlie Blunschli war rauschgiftsüchtig. Total abhängig von allem, was aufputscht und glücklich macht. Vor allem natürlich Kokain. Er wollte, dass ich ihm welches besorge. Sie gaben Blunschli die einschlägigen Adressen. So ist es. Aber nicht so, wie Sie jetzt denken. Schon wieder ein Rätsel. Ich kenne da einen Polizisten, der auf sowas steht. Uniformen können ganz nett sein. Was für Adressen gaben Sie Blunschli? Adressen, bei denen er einen Drogenentzug machen konnte. Mein jüngerer Bruder hing an der Nadel. Charlie war auf dem besten Weg, ihm zu folgen. Und jetzt ist er tatsächlich tot. Das gab dem ganzen Fall eine neue Wende. Zwar war es nicht auszuschließen, dass Blunschli sowohl Drogen konsumierte als auch damit handelte, aber ich vermutete eher, dass mir in den vergangenen Tagen jemand nicht die Wahrheit erzählt hatte. Und dieser jemand hieß Lanz und arbeitete in einem Auktionshaus. Sie nennen mich eine Lügnerin? Das ist eine Frechheit. Ich kann es gern noch einmal wiederholen. Vielleicht sollte ich reingehen und es während der Auktion auf Englisch verkünden. Miss Lance is a liar oder so ähnlich. Sie bringen mich in Teufelsküche. Die haben Sie ganz alleine betreten. Das war ganz schön clever. Sie dachten sich, früher oder später wird sowieso herauskommen, dass Bluntschli ein Junkie war. Da kann ich ja auch einen Dealer aus ihm machen und damit von mir selber ablenken. Ich habe keine Ahnung, worauf Sie hinaus wollen. Nicht Charlie war der Dealer. Sie sind es. Ich soll mit Drogen handeln? Das ist ja lächerlich. Ist es nicht. Hinten im Hof steht ein schnittiger Sportwagen. Und die Kleider, die Sie tragen, sehen auch nicht übel aus. Als kleine Angestellte verdient man nicht so viel Kohle. Oder haben Sie ein Lotto gewonnen? Vielleicht habe ich einen reichen Sponsor. So toll sehen Sie nur auch wieder nicht aus. Es reicht. Von Ihnen lasse ich mich nicht beleidigen, Sie altersschwacher Hobbyschnüffler. Weiter so. Gleich stürme ich die Auktion und verlange nach weißem Pulver. Ich wollte Ihnen doch nur einen Gefallen tun. Wen, Charlie? Nein, Theo. Sie geben sich mit Männern ab, die Theo heißen. Wir waren zusammen, haben uns dann getrennt, aber wir sind Freunde geblieben. Er steckt in Schwierigkeiten, da wollte ich ihm helfen. Mir kommen gleich die Tränen. Fehlt bloß noch die kranke Mutter, die dringend ein neues Herz, eine Leber oder Botox gegen die Falten benötigt. Er hat ein paar hundert Gramm Kokain, das er verkaufen will. Ganz diskret, niemand darf es spitz kriegen, sonst ist er dran. Er hat das Kokain gestohlen. Ich weiß nicht, wie er zu dem Stoff gekommen ist. Er bat mich, für ihn Kunden zu akquirieren. Hier verkehren eine ganze Menge dieser jungen, reichen Typen, die ständig für ein paar Minuten auf der Toilette verschwinden und danach mit fröhlichen Äuglein wieder rauskommen. Es hat doch ganz gut geklappt. Aber dann kam Charlie und etwas ist schief. Klappt. Laufen. Ich weiß nicht, was los war. Ich habe nichts mehr von Theo gehört. Es scheint so, als wäre er untergetaucht. Sie entschuldigte sich für einen Moment und verschwand im Untergeschoss. Als ich sie wenig später wieder sah, hatte sie fröhliche Äuglein und wirkte wie aufgedreht. Bei der Polizei war die Stimmung nicht ganz so gut. Das lag vermutlich daran, dass die Beamten nur Kreuzworträtsel schnieften. Wir sind immer noch dabei, die Fingerabdrücke aus der Wohnung des Toten zu analysieren. Insgesamt wurden 8 verschiedene Abdrücke in der Wohnung gefunden. Dazu noch etwa 894 Abdrücke hinter den Tapeten und unter einem Spannteppich. Die sind alle ziemlich alt. Seit neuestem kann man auch Abdrücke auf Plastik und sogar auf der Haut eines Toten sicherstellen. Da war aber nichts. Bluntschli wurde auch nicht mit den Fingern getötet, sondern mit einer Schusswaffe. Und diese Schusswaffe gibt uns Rätsel auf. Sie wurde nämlich von spielenden Kindern in einem Wald gefunden, ganz in der Nähe des Tatortes. Wir fanden aber keine Fingerabdrücke darauf. Dafür aber einen Stofffetzen Abzug verfangen hatte. Der Stoff ist vermutlich über 30 Jahre alt und wurde vor allem zur Herstellung von Regenschirmen verwendet. Bluntschli trug einen Regenschirm mit sich, als er ermordet wurde. Das macht doch keinen Sinn, Maloney. Es war trocken und weit und breit keine Wolke am Himmel in jener Nacht. Weshalb sollte er einen Regenschirm bei sich tragen? Ich versuchte ihm zu erklären, was ich herausgefunden hatte. Es war alles andere als einfach, weil er ständig Personen und Handlung durcheinander brachte. Schließlich konnte ich ihn davon überzeugen, eine Fahndung nach Theo Ansbach einzuleiten. Der starke Regen tat das Seinige zum raschen Ermittlungserfolg. Theo und der Regenschirm waren schon bald ausfindig gemacht. Ich war drauf und dran, mich selber zu stellen. Das behaupten alle. In Tat und Wahrheit aber stellt sich fast niemand freiwillig der Polizei. Was ich gut verstehen kann. Sie halten den Mund, Maloney. Folgen. Sie, Theo Ansbach, werden im Namen des Gesetzes verhaftet und zu Brokkoli verarbeitet. Das Gemüse in reichlich Salzwasser garen, Knoblauch durchpressen und mit dem Olivenöl und dem Zitronensaft in eine Schüssel geben. Ja, wovon redet er? Ich mag keinen Brokkoli. Gibt es im Gefängnis nur Brokkoli zu essen? Vermutlich hat er wieder einmal ein paar Rezepte durcheinander gebracht. Ich bringe nie etwas durcheinander, Maloney. Deshalb jetzt der Reihe nach. Sie haben Charlie Bluntschli erschossen und danach den Regenschirm im Wald entsorgt. Mit der Tatwaffe haben sie sich vor dem aufkommenden Schlechtwetter geschützt und deshalb wurden sie jetzt auch gefunden. Ah ja, da war noch etwas mit Kokain, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Und ob das wichtig ist? Charlie Bluntschli hat ihm nämlich das Kokain aus dem Versteck gestohlen. Deshalb ist er erschossen worden. Was hätte ich sonst tun sollen? Ich kann schlecht zur Polizei gehen und ihn anzeigen. Katharina hat ihn mir vermittelt. Er hat bezahlt und alles war in Butter. Aber dann ist er mir gefolgt und hat gesehen, wo ich den Stoff gebunkert habe. Er war so gierig danach, dass er nicht bemerkte, wie ich mich dem Versteck näherte. Und in seiner Wohnung suchten Sie nach noch mehr Stoff? Nein. Ich dachte, wenn er tot ist, kann ich mich ein wenig bei ihm umschauen. Ja, wissen Sie, Einbrecher ist eigentlich mein Traumberuf. Aber der Berufsberater hat mir damals davon abgeraten. Wenig später brachte ich den Regenschirm der Firma Gabatula und Schultheiß zu meinem Klienten. Dieser war nicht sonderlich begeistert, da er mittlerweile erfahren hatte, dass der ehemalige Besitzer der Firma in einem Keller noch über 500 Regenschirme gehortet hatte. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Regenschirm, dritter und letzter Teil.